wissen wir, nicht wahr, Alte, wissen wir. Ist aber gleich, ob sie gerettet wird oder nicht. Wozu sollen wir es also sagen?« »Wenn es dir wirklich ganz gleich ist«, drang Atrio in sie, »dann könntest du es mir ebenso gut sagen.« »Könnten wir auch, Alte, nicht wahr, haben aber keine Lust dazu.« »Dann ist es dir eben nicht wirklich gleich. Dann glaubst du selber nicht, was du sagst.« Es blieb lange still. Dann hörte er ein tiefes Gurgeln und Rülpsen. Es muß wohl eine Art Lachen gewesen sein, falls die uralte Morla überhaupt noch Gelächter kannte. Jedenfalls sagte sie, »Bist schlau, Kleiner, schau mal, bist schlau. Haben schon lang nicht mehr so viel Spaß gehabt, nicht wahr, Alte? Schau mal, wir können dir's wirklich ebenso gut sagen. Macht keinen Unterschied. Sollen wir es ihm sagen, Alte?« Wieder trat Stille ein. Atreo wartete gespannt auf Morlas Antwort, ohne ihre langsamen Gedankengänge durch Fragen zu unterbrechen. Endlich fuhr sie fort zu reden. »Du lebst kurz, Kleiner, wir leben lang, schon viel zu lang, aber wir leben in der Zeit, du kurz, wir lang. Die kindliche Kaiserin war schon vor mir da, aber sie ist nicht alt, sie ist immer jung. Ihr Dasein bemisst sich nicht nach Dauer, sondern nach Namen. Sie braucht einen neuen Namen, immer wieder einen neuen. Kennst du ihren Namen, Kleiner?« »Nein, ich habe ihn noch nie gehört.« »Kannst du auch nicht. Nicht mal wir können uns daran erinnern. Und doch hat sie schon viele gehabt. Aber sie sind alle vergessen. Ist alles vorbei, schau mal. Aber ohne Namen kann sie nicht leben. Braucht nur einen neuen Namen, die kindliche Kaiserin. Dann wird sie wieder gesund. Liegt aber nichts dran, ob sie's wird.« Sie schloss ihre teichgroßen Augen und begann langsam den Kopf zurückzuziehen. »Warte, warte, woher bekommt sie den Namen? Wer kann ihr den Namen geben? Wo finde ich den Namen?« »Keiner von uns«, hörte er die Morla gurgeln, »kein Wesen in Phantasien kann ihr deinen neuen Namen geben. Darum ist alles umsonst. Mach dir nichts draus, Kleiner, ist alles nicht wichtig.«